Aus Anlass des 7. Parteitages der PDAK richteten jüngst das ZK der Volkspartei Kambodschas und das ZK der Laotischen Revolutionären Volkspartei Glückwunsch-Telegramme an das ZK der PDAK. Darin wünschten sie dem koreanischen Volk unter der Leitung der PDAK, die von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il geführt wurde und heute vom verehrten Genossen Kim Jong-il geleitet wird, Erfolge bei der Arbeit für die Durchsetzung der Beschlüsse des 7. Parteitages der PDAK.